haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Stille Wasser. Die Stimme am Telefon klang angenehm und auch der damit verbundene Auftrag stimmte mich optimistisch. Kein untreuer Ehemann, keine Sozialhilfebetrüger, nur eine Frau, bei der eingebrochen worden war. Ich machte mich auf den Weg und landete in einem riesigen Loft auf einem ehemaligen Industrieareal. Hier lebe und arbeite ich. Auf dieser Fläche könnte man problemlos ein Dutzend Melonis unterbringen. Ich brauche Luft zum Atmen, Luft und Raum. Das ist wichtig für meine Arbeit. Und an was arbeiten Sie hier den ganzen Tag? An meinen Objekten. Ich bin Künstlerin. Ach, und ich dachte, Sie seien ein lukrativer Auftrag. Ich habe schon weltweit ausgestellt. Mein Name ist in der Kunstwelt ein Begriff. Ich habe noch nie etwas von einer Rita Prager gehört. Sie lesen die falschen Zeitschriften. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Vielleicht ein stilles Wasser aus Island? Ich bevorzuge unruhiges Wasser aus Schottland. Ein stilles Wasser aus Wales hätte ich auch im Kühlschrank. Ich hatte vor vielen Jahren eine Klientin, die sich Mineralwasser aus ganz Europa einfliegen ließ. Gewisse Menschen sind ihrer Zeit voraus. Ich bewege mich lieber auf der Höhe der Zeit, am Puls des Lebens. Oh, da sind Sie bei Meloni richtig. Jemand ist in meine Loft eingebrochen. Vermutlich hat es ihm hier gut gefallen. Der Einbrecher hat etwas gesucht, aber offenbar nicht gefunden. Und was könnte er gesucht haben? Vielleicht eines meiner Objekte. Sind diese Objekte wertvoll? Sie könnten es eines Tages werden. Einbrecher klauen nicht auf Vorrat. Wer ein Risiko eingeht, möchte sofort belohnt werden. Vielleicht hat der Einbruch mit meiner aktuellen Arbeit zu tun. Und woran arbeiten Sie? An einem Projekt, das den Arbeitstitel »Stilles Wasser« trägt. Sie möchten Mineralwasser aus Europa ausstellen? Nein. Objekte aus Flüssen und Seen. Ach. Ich habe bereits eine ansehnliche Sammlung. Neben Fahrrädern und Einkaufswagen auch ein paar Messer und eine alte Waffe. Ah, und die bewahren Sie alle hier auf? Nein, in einer Lagerhalle. Ja, eingebrochen wurde aber hier. Aber es wurde nichts entwendet. Vielleicht, weil das, wonach der Einbrecher gesucht hat, hier nicht zu finden ist. Wir sollten uns den alten Plunder aus den Flüssen und Seen gemeinsam ansehen. Sind Sie mit dem Auto hier? Zu Fuß. Ein Kollege von mir sucht seit 3 Jahren vergeblich nach einem freien Parkplatz. Ich sehe ihn ab und zu mit hungrigem Blick vorbeifahren. Okay, da hinten steht ein Helm. Sie zeigte auf einen Motorradhelm, den ich mir widerstrebend über den Kopf stülpte. Sie manövrierte die schwere Maschine waghalsig durch den dichten Verkehr und beschleunigte wo und wann immer sie konnte. Als wir vor der Lagerhalle eintrafen, bremste sie brüsk ab und fluchte laut. Jemand hat eine Fensterscheibe eingedrückt und ist in die Lagerhalle eingedrungen. Wir sollten alles so lassen, wie es ist, und die Polizei verständigen. Weshalb sollten wir die Polizei benachrichtigen, wenn ich Sie engagiert habe? Ich bin für so etwas nicht zuständig. Die Polizei macht lediglich ein Protokoll. Ich aber möchte wissen, wer in meine Wohnung und in die Lagerhalle eingedrungen ist. Es könnte jemand aus dem Kunstbetrieb gewesen sein. Weshalb sollte jemand aus dem Kunstbetrieb bei Ihnen eindringen, ohne etwas mitlaufen zu lassen? Ideenklau. Eine gute Idee kann ein Vermögen wert sein. Sie sollten eine private Überwachungsfirma engagieren. Das ist auch eine gute Idee. Und sie kostet kein Vermögen. Sehen Sie die Flecken? Ja, die sind kaum zu übersehen. Ist das eine Blutspur? Gut möglich. Vielleicht hat sich der Einbrecher geschnitten. Und wenn er noch drin ist und langsam verblutet? Dann sollten wir jetzt die Sanität benachrichtigen. Nein, ich möchte zuerst mit ihm reden. Sie stieß mit dem Fuß die Tür zur Lagerhalle auf. Es war ein grauenhafter Anblick. Überall lagen und standen rostige Gegenstände herum und es stank nach fauligem Schlamm. Frau Prager ging zielstrebig durch die Halle und schien in Gedanken ein Inventar zu machen. Scheint noch alles da zu sein. Auch die Messer und die Pistolen? Alles noch da. Ist das nicht seltsam? Es stinkt und der Müll sieht aus, als würde man sich eine tödliche Krankheit holen, wenn man ihm zu nahe kommt. Sie müssen sich diese Gegenstände in einem riesigen Container vorstellen, der mit Wasser gefüllt ist. Einige der Gegenstände werden so installiert, dass sie im Wasser schweben. Und das Auto hier wird im Zentrum stehen. Sieht es nicht toll verrottet aus? Haben Sie den Wagen eigenhändig aus dem See geholt? Ein Bekannter von mir besitzt einen speziellen Kran. Und ein anderer Bekannter ist Berufstaucher. Sie sind von meiner Idee begeistert und suchen seit Monaten den See nach interessanten Gegenständen ab. Vielleicht sucht der Einbrecher nach einem Erinnerungsstück aus dem See. Oder jemand will mein Projekt sabotieren. Finden Sie heraus, wer dahinter steckt. Ich nickte und seufzte. Frau Prager zeigte mir Abzüge von Fotos, die sie von dem Müll geschossen hatte. Als wir gemeinsam das Lagerhaus verließen, erwartete uns ein grimmiger Beamter. Na, Maloney, sind Sie schon wieder mittendrin in einem neuen Fall oder dienen Sie Frau Prager als Objekt für Ihre Ausstellung Verrottete Träume? Sie kennen meine letzte Ausstellung? Hat sie Ihnen gefallen? Ich habe mich im Internet erkundigt. Herr Google hat nicht viel Positives über Sie zu berichten. Meine Ausstellung provozieren, das gehört dazu. Sind Sie wegen des Einbruchs hier oder hat Sie Google hierher geschickt? Wir interessieren uns für ein Fundstück. Es wurde letzte Woche aus einem See geborgen. Der Kleinwagen? Er ist Teil meiner Sammlung. Der Wagen war möglicherweise in ein Gewaltverbrechen verwickelt. Und jetzt möchten Sie ihn vor Gericht stellen. Das Wrack könnte uns Hinweise auf die Täterschaft liefern. Es geht um einen Raubüberfall mit Todesfolge. Üble Sache, Maloney. Der Fall wurde bis heute nicht aufgeklärt. Aber ein schwarzer Kleinwagen spielt eine entscheidende Rolle. Er wird seit dem Verbrechen vermisst. Der Wagen ist das zentrale Element meiner Installation. Sie können ihn nicht einfach konfiszieren. Und ob wir das können? Der Wagen ist zwar nicht mehr fahrtauglich, trotzdem besteht Fluchtgefahr. Ich meine, Gefahr in Verzug. Tatsächlich wurde der Kleinwagen wenig später vom Abschleppdienst der Polizei abgeholt. Meine Klientin unterschrieb mürrisch eine Quittung und rief ihren Bekannten an und beauftragte ihn, nach einem anderen Autowrack im See Ausschau zu halten. Die Polizei fotografierte und analysierte den Wagen bis ins letzte Detail. Als ich mich im Präsidium nach dem Stand der Dinge erkundigte, wurde mir ein Computerausdruck unter die Nase gehalten. Na, Maloney, da staunen Sie. Wir untersuchen jeden Zentimeter, jede noch verwertbare Stofffaser und jeden Fleck, bis wir eine entscheidende Spur finden. Und wenn der Wagen unschuldig ist? Vor 3 Jahren wurde ein schwarzer Kleinwagen geblitzt. Kurz nachdem ein bewaffneter Täter ein Lebensmittelgeschäft überfallen und einen Angestellten angeschossen hatte. Der Angestellte starb auf dem Weg ins Spital. Das Kennzeichen dieses Wagens stimmt mit dem Fluchtfahrzeug überein. Damit haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, den Täter dingfest zu machen. Konnte man auf dem Radarfoto den Täter nicht erkennen? Er trug eine Wollmaske. Der Fahrzeughalter behauptete, dass ihm sein Wagen einen Tag vor der Tat gestohlen worden war. Jetzt, da wir den Wagen gefunden haben, können wir den Fall neu aufrollen. Und weshalb wurde der Wagen nicht sofort konfisziert? Der Fund und die Bergung des Wracks wurden uns nicht gemeldet. Erst ein Artikel im lokalen Kulturteil macht eine Kollegin stutzig. Sie las von dem Autowrack, das Frau Prager zu Kunst machen wollte. Und sie erinnerte sich an den Überfall. Was ist eigentlich mit der Waffe, mit der auf den Angestellten geschossen wurde? Hat man sie nicht gefunden? Wahrscheinlich liegt sie auch auf dem Grund des Sees. Oder ist Teil von Frau Pragers Sammlung. Wir haben bereits Polizeitaucher losgeschickt, um nach der Waffe zu suchen. Polizeitaucher, die in Frau Pragers Lagerhalle nach der Waffe tauchen sollen? Im See, Maloney. Ein ungelöstes Gewaltverbrechen. Ist wie ein unvollständiges Kreuzworträtsel. Es nagt an einem, bis man es gelöst hat. Deshalb scheuen wir keinen Aufwand, um den Fall endlich zu lösen. Als ich zurück in mein Büro fuhr, rief ich meine Klientin an, die sich aber nicht meldete. Dafür wartete in meinem Büro eine andere Frau. Sie schaute sich misstrauisch um, als ob sie von jemand beobachtet oder verfolgt wurde. Ich schloss die Tür hinter uns zu, was sie erleichtert zur Kenntnis nahm. Mein Name ist Ursprung, Dina Ursprung. Ich bin die Freundin von Oliver Finke. Darauf wäre ich nie gekommen. Wir sind schon seit über 3 Jahren zusammen. Das wird ja immer besser. Weshalb erfährt unser eins solche wichtigen Details immer erst so spät? Ich möchte, dass Sie für uns arbeiten. Und weshalb sollte ich das tun? Vielleicht, um Geld zu verdienen? Das ist ein gutes Argument. Ich benötige aber mindestens 2 gute Argumente, um einen neuen Fall anzunehmen. Oliver Finke würde sich gerne mit Ihnen unterhalten. Gerne. Jederzeit. Er kann mich anrufen. Er möchte sich mit Ihnen treffen. Auch das ist okay. Ich kann Sie zu ihm fahren. Grundsätzlich habe ich gegen geheimnisvolle Frauen nichts einzuwenden. Trotzdem wäre ich froh, wenn Sie mir erzählen, weshalb mich Oliver Finke sprechen möchte. Er ist unschuldig. Wer behauptet das Gegenteil? Die Polizei will ihm einen Mord anhängen. Das klingt schon besser. Soll ich einen Vertrag aufsetzen oder genügt es Ihnen, wenn ich lächelnd einen Vorschuss entgegennehme? Die Frau war gut vorbereitet und überreichte mir ein paar Scheine. Dann gab sie mir genaue Instruktionen, wo ich auf sie warten sollte. Als wir schließlich losfuhren, bog sie ständig in Nebenstraßen ab, hielt an, schaute sich nach einem Verfolger um und fuhr weiter. Es dauerte 2 Stunden, bis wir beim Versteck von Oliver Finke ankamen. Es war eine kleine Wohnung in einem Hochhaus am Stadtrand. Das ist Philip Maloney. Er arbeitet für uns. Ich bin Ihnen gestern gefolgt. Was ist mit Ihrer Hand? Haben Sie sich verletzt? Das ist eine Schnittwunde. Sie sind in Frau Bragers Lagerhaus eingedrungen. Ja, ich wollte sicher sein, dass es sich um meinen Wagen handelt. Das war dumm. Ich konnte nicht anders. Jetzt wird die Polizei natürlich denken, dass ich Spuren verwischen wollte. Die Polizei hat immer nur in eine Richtung ermittelt. Für die war von Anfang an klar, dass Oliver der Täter ist. Der Reihe nach. Ihnen gehörte der Wagen, der als Fluchtwagen beim Raubüberfall benutzt wurde und jetzt von Frau Brager aus dem See geborgen wurde. Der Wagen wurde mir am Tag vor dem Überfall gestohlen. Aber die Polizei glaubte mir nicht. Nur weil er ein paar Vorstrafen hat. Ich war nie gewalttätig. Sie sind wegen Raubes vorbestraft. Seit wir zusammen sind, hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ich habe übrigens auch nichts mit dem Überfall auf dieses Lebensmittelgeschäft zu tun. Ich bin nie irgendwo eingedrungen, wenn Leute da waren. Weshalb sollte jemand ausgerechnet einen auffälligen, schwarzen Kleinwagen entwenden für einen Raubüberfall? Ich habe es dem Dieb leicht gemacht. Die Batterie war mehr oder weniger im Eimer. Deshalb ließ ich den Wagen oft im Leerlauf stehen, wenn ich kurz etwas einkaufen ging. Der Dieb hat mich vermutlich beobachtet und dann zugeschlagen. Haben Sie den Diebstahl der Polizei gemeldet? Ja, aber erst am nächsten Tag. Und da war der Überfall bereits geschehen. Warum warteten Sie so lange? Ja, ich dachte, Dina hat sich einen Scherz erlaubt. Ich habe ihm immer gesagt, dass es fahrlässig ist, den Wagen im Leerlauf und mit dem Schlüssel im Zündschloss stehen zu lassen. Naja, ich dachte, sie wollte mir eine Lektion erteilen. Und deshalb wartete ich ab. Ich war an jenem Tag weg und kam erst spät abends nach Hause. Da schlief Oliver bereits. Am nächsten Morgen wurde uns dann klar, dass sein Wagen tatsächlich gestohlen worden war. Haben Sie kein Alibi während der Tatzeit? Ich war im Wald, spazieren. Allein. Ich hätte ihm ein Alibi gegeben, aber er wollte das nicht. Wenn man sich einmal in Lügen verstrickt, dann kommt man nicht mehr raus. Das habe ich im eigenen Leib erfahren. Und trotzdem wurde er verhaftet. Ich saß 2 Monate in Untersuchungshaft. Und jetzt geht alles wieder von vorne los. Die wollen den Fall abschließen und das heißt für die Polizei, dass sie mich überführen wollen. Auf Teufel komm raus. Und ich soll den wahren Täter finden? Das ist die Idee, ja. Wenn es Oliver nicht war, dann war es jemand anders. Wie oft haben Sie bei Frau Parker eingebrochen? Nur einmal in die Lagerhalle. Weshalb fragen Sie? Weil auch jemand in Ihre Wohnung eingedrungen ist. Der richtige Täter? Aber weshalb sollte er das tun? Vielleicht vermutet er, dass in dem Wagen etwas zu finden ist, das ihm gefährlich werden könnte. Oder er glaubt, dass Frau Prager nicht nur den Wagen, sondern auch die Tatwaffe gefunden hat. Finden Sie den Täter, damit Oliver endlich seine Ruhe hat. Ich habe einiges auf dem Gewissen, das können Sie mir glauben, aber kein Menschenleben. So etwas ist nicht mein Stil. Die Polizei wird nach Ihnen suchen. Das ist kein Problem. Ich werde mich verhaften lassen. Wenn ich weiß, dass Sie den richtigen Täter suchen, kann ich beruhigt in Untersuchungshaft gehen. Ich bin ab sofort Ihre Kontaktperson. Hier ist meine Handynummer. Sie schrieb die Nummer auf einen Zettel und ich steckte ihn ein. Danach machte ich mich auf den Weg zu meiner ersten Klientin, die wenig davon angetan war, dass ich ihr schwarzes Wrack nicht vor dem Zugriff der Polizei retten konnte. Weshalb sollte ich Sie weiter bezahlen? Sie haben nichts für mich getan. Ich werde den Mörder finden und dann wird Ihr Wagen wieder freigegeben. Die Polizei sagt, dass der ursprüngliche Besitzer auch heute noch der Besitzer des Wagens ist. Stimmt das? Ich glaube kaum, dass er den Wagen noch fahren wird. Die Sache sollte möglichst rasch erledigt werden. Der Mann, der in Ihre Wohnung eindrang, hat nach etwas ganz Bestimmtem gesucht. Etwas, das vielleicht in dem Wagen lag. Ich habe nichts aus dem Wagen mit in meine Wohnung genommen. Das ist alles verrottet und stinkt. Der Täter geht aber davon aus, dass er etwas bei Ihnen finden kann, das ihn überführen könnte. Was könnte das sein? Die Waffe natürlich. Aber die habe ich nicht. Soll ich eine Anzeige schalten? Lieber Herr Mörder, ich habe nichts, das Sie überführen könnte. Vermutlich hat er Sie beobachtet. Ist Ihnen ein Mann aufgefallen? Ich werde regelmäßig von Männern beobachtet. Daran habe ich mich gewöhnt. Meine Kleidung ist speziell und mein Äußeres spricht die Männer an. Ich würde mir die Lagerhalle gerne ein wenig genauer anschauen. Bitteschön. Nehmen Sie den Schlüssel und schauen Sie sich um. Sie reichte mir einen Schlüssel, der so groß war, dass man ihn als Waffe hätte einsetzen können. Zuletzt hatte ich ein solches Modell vor 15 Jahren an einer alten Scheunentür gesehen. Ich fuhr zurück in mein Büro und legte mich für 2 Stunden unter meinen Schreibtisch. Ich hatte 2 Auftraggeber, aber nur einen Auftrag, denn Frau Pragers Lagerhaus zu bewachen war eher eine Nebenbeschäftigung, auch wenn es durchaus möglich war, dass nochmals jemand in den Raum eindringen würde. Bei der Polizei interessierte man sich sehr für Herrn Finke, den Besitzer des schwarzen Kleinwagens. Finke hat sich gestellt, Maloney, aber er verweigert jegliche Auskunft. Nicht einmal einen Anwalt möchte er beiziehen. Haben Sie ihm zu diesem absurden Verhalten geraten? Meine Ratschläge werden von der jüngeren Generation nicht mehr angenommen. Deshalb verzichte ich darauf. Finke ist unschuldig und er möchte endlich seine Ruhe haben. Finke und unschuldig? Das sind die Lache, Maloney. Der Mann hat ein Vorstrafenregister, mit dem man ein ganzes Kreuzworträtsel erfüllen könnte. Aber er hat nie jemand verletzt oder angegriffen. Das ist immer nur eine Frage der Zeit, Maloney. Die Schwelle sinkt und eines Tages löst sich plötzlich ein Schuss. Ich habe ein Buch gelesen. Über sich senkende Schwellen im Straßenverkehr. Der Gewohnheitsverbrecher wird eins mit seinem Milieu. Er beginnt in anderen Kategorien zu denken. Was für einen Normalbürger bereits eine Straftat darstellt, wird für den Gewohnheitsverbrecher zum normalen Alltag, bis er nicht mehr zwischen Verbrechen und Verbrechen unterscheiden kann. Was Sie problemlos können. Der Mörder überschreitet eine Grenze. Bevor er sie überschreitet, muss er aber in die Nähe dieser Grenze gelangen. Das ist wie bei den Touristen, Maloney. Wer nie bis an die Grenze fährt, kommt auch nicht in Versuchung, die Grenze zu überqueren. Grenztourismus als Einstiegsdroge für Kriminelle? Das ist ganz was Neues. Das war nur ein Beispiel, Maloney. In einem Seminar hat uns ein Hochschullehrer erklärt, wie man geistig limitierten Menschen komplizierte Zusammenhänge näher bringen kann, indem man einfache Vergleiche aus dem Alltag benutzt. Hat der Hochschullehrer auch erklärt, wie man die beschränkten geistigen Kapazitäten eines Polizisten nutzt, um nach einem anderen möglichen Täter zu suchen? Finke behauptete damals bei der Einvernahme, dass er seinen Wagen mit laufendem Motor und dem Zündschlüssel im Schloss stehen ließ und er danach glaubte, seine Freundin hätte den Wagen entwendet, um ihm eine Lektion zu erteilen. Das klingt derart dämlich, dass es wahr sein muss. Finke ist clever. Er hat seit dieser Aussage nie etwas anderes gesagt. Er wusste genau, solange wir den Wagen nicht haben, können wir nicht beweisen, dass er lügt. Und jetzt können Sie das. Die Untersuchung läuft noch mal, Olli. Derzeit stellen wir mit einer Puppe das Radarbild von damals nach. Und wozu soll das gut sein? Jetzt, da wir den Wagen haben, können wir auf den Millimeter genau bestimmen, wie groß die Puppe in dem Wagen war, als der Fluchtwagen geblitzt wurde. Der Wagen wurde von einer Puppe gefahren. Der Wagen wurde von Finke gefahren. Die Puppe dient als Vergleichswert. Das ist wie bei einem Schuhabdruck. Er wird ausgemessen und danach werden verschiedene Schuhe mit dem Abdruck verglichen, bis wir die exakte Größe der Puppe gefunden haben. Und welche Schuhgröße hat die Puppe im Auto? Das spielt doch keine Rolle, Maloney. Jedes Detail zählt. Fragen Sie Ihren Computer. Er wird das bestätigen. Unseren Computer muss man nicht befragen, Maloney. Er liefert die Antworten ganz automatisch. Aber davon verstehen Sie nichts. Sie sind technologisch im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Technik hin und Technik her. Komplizierte Fälle werden noch immer mit dem Kopf gelöst. Und da hatte ich ihm einiges voraus. Ich ließ den Tag vergehen und wartete in der Lagerhalle auf Besuch. Es dauerte lange, bis er endlich erschien. Mist, verdammter! Sie sollten das Licht anmachen. Wer sind Sie? Maloney ist mein Name. Ich wache hier über stinkende Utensilien aus Flüssen und Seen. Sie könnten mir helfen. Ich suche etwas. Das ist tagsüber einfacher. Ich ertrage kein Tageslicht, ich kriege Migräne. Das ist allerdings ein Argument. Trotzdem sollten Sie sich vorher anmelden und nicht einfach in fremde Lagerhallen eindringen. Wenn Sie mir behilflich sind, werde ich Sie großzügig entlöhnen. Das sagen alle und am Ende kriege ich nur ein Taschengeld. Nein. Einen Tausender wäre es mir schon wert. 1000 Franken für einen rostigen Gegenstand? Ein Brillenetui. Weshalb vermuten Sie es hier? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Frau Prager ein Auto aus dem See geborgen hat. Darin könnte sich das Brillenetui befinden. Und wie kommen Sie darauf? Ich stand damals an einer Bushaltestelle und blätterte in einer Zeitung. Die Brille benötige ich nur, wenn ich lese. Das Etui hielt ich in der einen Hand und in der anderen die Zeitung. Da gab es einen lauten Knall, ich erschrak und das Brillenetui flog in hohem Bogen weg, direkt durch das Fenster eines schwarzen Kleinwagens, der gleich danach wegfuhr. Eine derart hirnrissige Geschichte sollten Sie im Theater vortragen. Der eine oder andere würde applaudieren. Es ist aber genauso geschehen. Und weshalb ist Ihnen das Brillenetui so wichtig? Es war ein Geschenk. Mein Name ist darin eingraviert. Das hört sich plausibler an. Wie bitte? Sie haben vor 3 Jahren das Lebensmittelgeschäft überfallen. Das Brillenetui vergaßen Sie im Fluchtwagen, als Sie diesen im See versenkten. Und jetzt befürchten Sie, dass das Brillenetui Sie überführen wird. Sind Sie von der Staatsanwaltschaft? Ich bin Privatdetektiv. Das ist sehr gut. 2000 Franken, wenn Sie mir helfen, das Etui zu finden. Ich werde jetzt tun, was ich in solchen Situationen immer tue. Den Spruch kenne ich. Ist der nicht aus dem Radio? Ein Krimi, der vor 30 Jahren lief oder so? Die richtige Antwort wäre 20 Jahre, sozusagen lebenslänglich. Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Sie haben vor 3 Jahren einen Menschen erschossen. Ja, ich habe mir seither nichts zu Schulden kommen lassen und bin Pate von 50 Quadratkilometern Regenwald. Und wenn Sie mich gehen lassen, werde ich auch noch die Patenschaft von 3 arbeitslosen Privatdetektiven übernehmen. Er jammerte weiter, doch ich blieb hart und hielt ihn fest. Der Polizist war alles andere als erfreut, mitten in der Nacht einen neuen Tatverdächtigen verhaften zu dürfen. Mürrisch hörte er mir zu und machte sich Notiz. Am nächsten Morgen beglückwünschten mich Oliver Finke und seine Freundin. Das war ganz große Klasse. Endlich bin ich von jedem Verdacht befreit. Wir können ein neues Leben beginnen, ganz ohne Kriminalität und argwöhnische Nachbarn. Das ist wunderbar. Sie sollten in all der Euphorie aber auch an mich denken. Ich habe den Fall in Rekordzeit gelöst. Dafür steht mir ein Bonus zu. Daran haben wir bereits gedacht. Er steht unten. Mein Bonus steht unten. Die Polizei hat das Wrack freigegeben. Wir finden, dass es bei Ihnen gut aufgehoben ist. Sie schenken mir ein rostiges Wrack. Diese Künstlerin will den Wagen in ihre Installation integrieren. Sie könnten dafür Tantiemen verlangen. Könnte ich das? Diese Künstler verdienen doch ein Heidengeld. Und mit einem Autowrack, das in ein Verbrechen verwickelt war, wird die Ausstellung ein Mega-Erfolg. Mega! Mega! Mega! Garantiert! Ich weiß nicht so recht. Ein kleiner Bonus in Form staatlich gedruckter Banknoten wäre mir lieber. Ja, wir möchten verreisen. Da brauchen wir jeden Franken. Das verstehen Sie doch, oder? Sie gingen und ich öffnete nach einer Weile das Fenster. Es hatten sich bereits einige Schaulustige um das Wrack versammelt. Ich rief Frau Prager an und bot ihr den Wagen für 1000er an. Sie lachte laut auf und sagte, dass sie das Projekt nicht weiterziehen wolle und ich den restlichen Müll auch noch haben könne. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Stille Wasser.